Da liegt das Mikrofon. Da liegt das Mikrofon. Da liegt das Mikrofon. Geht's jetzt los mit Podcasten? Ja! Woo! Wichtige Frage vorab. Spoilern wir oder spoilern wir nicht? Wir spoilern so richtig alles weg. Alles klar, sehr geil. Das ist hier Tradition. Ah, super. Das heißt, wer den Film nicht gesehen hat... Hat Pech gehabt. Ja. Oder muss jetzt ausschalten. Spoiler-Alarm. Sehr gut. Welchen Film spoilern wir eigentlich? Soll ich erst noch anmoderieren? Damit die Leute wissen, was sie sich anhören, obwohl es im Titel steht und Logo und der Feed heißt so. Und ich habe es auf Twitter so verlinkt und so. Das ist gar keine Überraschung mehr, dass es das Batman-Lego-Movie ist. Genau. Oder Lego Batman? Herzlich willkommen bei Lego Batman-Movie. Wir besprechen heute Nerd-Nerd-Nerd-Podcast. We are not amused! Let me put it to you this way. Chicago get all of that meat. How does Venezuela get all of their heat? And where does Adidas find all of their feet? You'd like to know the answers now, wouldn't you, boy? So tell me, where does he get all those wonderful toys? Do all the Disney folk get all of their tunes? How did Davy Crockett capture all of those coons? Why are all my henchmen only second-class goons? If you know the answers, then you make a joyful noise. And where does he get all those wonderful toys? Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd, dem discordianischen Nerdkram-Podcast. Mein Name ist Steffen. Ich bin bei meiner Freundin in Stuttgart, bei der Kati. Hallo. Hallo. Und wir waren heute Nachmittag im Lego Batman Kinofilm. Ich sag das einfach von eben nochmal. Ich hätte den gar nicht so sehr auf dem Plan, weil ich den schon wo gerne gesehen hätte, aber jetzt hieß es in den letzten Wochen, anderthalb Wochen, seitdem noch in Amerika angelaufen ist, eben, dass er dann doch relativ gut sei. Und dann habe ich gedacht, auch wenn er hier in Stuttgart eben im Originalton läuft, dann nutzen wir doch die Chance und gucken den gemeinsam. Und du wusstest gar nicht, worum es da geht irgendwie. Nee, also klar, was im Titel halt vorkommt, Lego und Batman. Und dass es ein Film ist. Und dass es ein Film ist, das wusste ich. Und alles andere wusste ich noch nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Ich hatte vorher schon gehört, dass im Deutschen die Synchronstimme vom Joker blöd ist. Genau, da kommen wir dann bestimmt auch gleich. Also wir können zur deutschen Stimme vom Joker gar nichts sagen, weil wir sie nicht gehört haben. Ich halte aber auch nichts davon. Damit dürfte das Thema einfach auch vorbei sein. Also ich kann es nicht bewerten, weil ich habe nicht gehört, wie er so gesprochen hat. Ich habe von mehr Leuten gehört, dass es doof gewesen ist, als die es wirklich gut fanden. Mehr kann ich nicht wiedergeben. Nur die Idee, einen YouTuber, Gronkh in dem Fall, aufgrund seines Promi-Status in die Rolle eines Synchronsprechers zu erheben, halte ich grundsätzlich für Blödsinn. Und damit ist das Thema durch. Ja. Gut. Traditionell machen wir das hier so, dass Max die Story zusammenfasst. Der ist aber schon lange nicht mehr dabei. Deswegen bleibt das an dir hängen, weil ich kann das nicht. Alles klar. Story. Es geht los mit einem Batman, der so ein bisschen auf dem Ego-Trip ist. Er ist der Größte, der Tollste, der Beste. Ohne ihn wäre Gotham City irgendwie schon längst dem Untergang anheimgefallen oder irgendwie und so. Und er braucht niemanden und er ist eine One-Man-Show im Prinzip. Und er braucht auch den Joker nicht. Was der Joker ziemlich blöd findet, weil der so eine besondere Beziehung zu Batman zu haben meint, als sein Erzfeind, sein größter Feind. Und Batman sagt ihm irgendwie, es gibt kein Uns, es gibt mich und du bedeutest nichts, mir bedeutet niemand irgendwas und so. Und davon ist der Joker so sehr verletzt, dass er einen Plan fasst. Just zu der Zeit, als der alte Commissioner Gordon abdankt und dessen Tochter Barbara Gordon die Stelle des Police Commissioners übernimmt. Die auch gleich mal klarstellt, also Batman findet sie so, wie er es jetzt macht, relativ blöd, aber sie würde sich freuen, wenn er an der Seite der Polizei arbeiten würde mit so ein paar Regeln und so. Und Batman, One-Man-Show, nee, hat er keinen Bock drauf irgendwie. Und während dieser Amtsübergabe sozusagen greift der Joker an, zusammen mit quasi allen Villains, die es in Batman je gegeben hat wahrscheinlich. Mhm. Kommt ganz gut hin, ja. Genau, Riesenaufmarsch. Ergibt sich aber. Also er ist irgendwie so dieses... Harley Quinn hatte ihm noch gesagt, so, naja, der würde sehen, was er an dir hat, wenn du mal weg wärst. Und das setzt er im Prinzip um. Und er und alle anderen ergeben sich. Also bei den anderen weiß man nicht, ob sie sich freiwillig ergeben oder. Es ist nicht wirklich im Konsens, glaube ich, was das angeht. Nee, der Joker legt das für die fest. Und er hat aber einen Plan. Er will nämlich in die Phantom Zone. Und die Einzige, die auch nicht mit verhaftet wird nach dem Plan des Jokers, ist Harley Quinn. Mhm. Batman erfüllt dem Joker quasi unfreiwillig diesen Wunsch. Weil der nämlich immer der Meinung ist, na, der kannte irgendwas im Gefängnis und irgendwas Fieses und wir müssen den ganz aus Gotham wegbringen, ganz von der Welt wegbringen. Ab in die Phantom Zone mit ihm. Dort landet der Joker auch tatsächlich. Batman landet dafür im Gefängnis, nachdem er ihn in die Phantom Zone geschickt hat. Und in der Phantom Zone holt der Joker sich wirklich die Oberbösewichte von überall zusammen. Ja. Also alle. Es ist gigantisch. Godzilla ist auf jeden Fall dabei. Wir nennen ihn mal nicht Godzilla. Wir nennen ihn nicht Godzilla. Aber ein großes, nach einem Japan-Monsterfilm aussehendes Monster ist dabei. King Kong ist dabei. Lord Voldemort ist dabei. Gremlins tauchen auf. Die Daleks tauchen auf. Agent Smith aus der Matrix ist angedeutet zumindest. Sehr gut, genau. Der war auch, also richtig viele, die man so aus allen anderen kennt. Irgendwie. Sauron nicht zu vergessen. Sauron in Form des Todes mit Augen drauf. Großartig. Richtig, richtig, richtig gut. Die Raptoren aus Jurassic Park. Ja, genau. Die sind auch dabei, genau. Also wirklich quasi alles, was man sich vorstellen kann. Der Weiße Hai ist dabei. Großartig. Doch, mehr. Ja. Und während der Joker quasi all diese Bösewichte in der Phantom Zone davon zu überzeugen versucht, quasi unter seinem Kommando so ein bisschen zu arbeiten, sich zusammenzutun, mobst Harley Quinn in unserer Welt oder in Gotham diesen Strahler, mit dem man Leute in die Phantom Zone strahlt. Phantomzonenprojektor. Genau. So heißt der, glaube ich. Und öffnet quasi ein Portal zur Phantomzone und so kommen die auch alle tatsächlich zurück nach Gotham. Batman hat in der Zeit, nachdem alle Villains sich ja irgendwie ergeben haben und im Gefängnis saßen, nichts mehr zu tun gehabt, was ihn in eine echte Krise stürzt. Er hatte allerdings während einer Gala eher so, weil er völlig abgelenkt war, einen Waisenjungen adaptiert, nämlich Richard Grayson, auch bekannt als Dick. Klar, wenn man Batman kennt, den Content, ist klar, wer das werden wird. Und der wohnt jetzt bei ihm und Batman hat es gar nicht mitgekriegt am Anfang. Also Alfred weist ihn irgendwann drauf hin, naja, jetzt wo sie keine Schurken mehr jagen müssen, so könnten sie sich ja vielleicht mal um den Jungen kümmern, den sie adoptiert. Genau. Also ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Hat auch eigentlich keinen Bock drauf. Also will eigentlich auch keine Familie, was so ein bisschen der Tenor für die Figur ist. Mhm. Dass er halt aufgrund des Verlusts seiner Eltern damals so ein Trauma hat, dass er sagt, er will niemanden an sich ranlassen, damit er nicht nochmal einen Verlust erlebt. Genau. Und im Laufe des Films ist es aber halt so, dass dann die ganzen super böse Wichte aus der Phantom Zone über Gotham herfallen, die erobern dann auch Wayne Manor, das mittlerweile auf einer eigenen Insel ist und natürlich unten drunter die Betthöhle hat, müssen die zusammenarbeiten. Also Dick Grayson wird, damit Bruce Wayne ihn nicht einfach wegschicken kann oder Batman ihn nicht wegschicken kann, von Alfred in die Betthöhle geführt. Genau. Sehr witzig. Und sucht sich da auch ein Kostüm aus, was auch super witzig ist. Und zusammen mit Alfred, der dann den 60er-Jahre-Batman-Anzug trägt und Barbara Gordon als immer noch Commissioner am Anfang, ziehen dann eben los, um die ganzen Schurken zu besiegen und Wayne Manor zu erobern und so. Genau. Also der Film ist vollgestopft mit Easter Eggs. Also das waren Fest, so für mich als Comic-Fan und auch Kenner der Materie dazu zu gucken. Ja. Und ich glaube, du hast auch eine ganze Menge mitgenommen. Ich habe regelmäßig am Ärmel gezuppelt und gesagt, guck mal da. Genau, also ich habe nicht alles selber entdeckt, glaube ich. Ich habe aber, also alles, worauf du mich hingewiesen hast, auf jeden Fall erkannt. Ein paar Sachen habe ich auch selber erkannt. Ich kenne hauptsächlich Batman. Ich bin jetzt nicht so eine große Comicleserin eigentlich, aber ich gucke Superheldenfilme total gerne. Und dann erkennt man halt doch einiges. Also da wurde... Also die Geschichte von Batman im TV, im Kino wurde halt eben anerkannt. Man hat einzelne so Filmplakate, das Intro aus der animierten Serie, wie er in diesem roten Himmel steht und auf dem Dach und dann so runterguckt, mit reingenommen und hat dann in so einzelnen, erinnere dich nochmal da dran und wie du damals gegen mich gekämpft hast und ganz zu Anfang der Joker, der dann irgendwie dieses Flugzeug mit den Bomben entführen möchte, wo die Piloten ihn darauf hinweisen, na, damals bei den beiden Booten hat er dich doch auch besiegt. Das ist eben The Dark Knight, ne? Der Nolan-Film. So, da wird also darauf hingewiesen. Das ist so ein bisschen, da kommen wir vielleicht später, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel war. Kommen wir vielleicht in der späteren Betrachtung hin. Der Film ist sehr schnell, also zuweilen sehr schnell erzählt, wie ich fand. Ja. Also so gerade die erste Viertelstunde ist wirklich so, dir wird gar keine Möglichkeit gelassen, Luft zu holen. Nee. Also sobald einmal die Action losgeht und die Schurken dann eben Batman herausfordern und die Bürgermeisterin soll ausgeliefert werden und die Bombe geht ansonsten hoch. Und ab dem Zeitpunkt lässt der Film dir keine Sekunde mehr zum Atmen, kommt aber regelmäßig immer wieder zum Halten, lässt sich dann auch so ein bisschen verschnaufen. Es gibt so langsame Momente. Und das wechselt sich über den Film sehr gut ab, wie ich finde. Ja, das stimmt. Also ich fand den super gelungen. Ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt tatsächlich. Ich finde die Figuren toll gemacht. Also die sind halt auch... Barbara Gordon ist richtig tough als Commissioner. Batman hat echt den Haufen, den ich schon lange vermutet habe, dass er ihn haben müsste in seinen Ego-Trip so ein bisschen. Also in den Filmen, in den Real-Filmen... egal, ob das jetzt die Tim Burton-Sachen oder die Nolan-Sachen, egal wie klamaukig die von der Optik aussehen oder so, aber Batman ist immer jemand, der trotz allem, oder Bruce Wayne, der so ein bisschen auf dem Teppich geblieben ist und sich immer in den Dienst der Sache stellt und sowas. Und jetzt im Lego-Film hat er schon so ein bisschen diesen Höhenflug von wegen, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, einfach mal Tanzeinlagen zwischendrin und so. Fängt an zu rappen und zu singen und Box machen und sowas. Genau. Also er ist die Karikatur dieses Memes, was in den letzten paar Jahren mit ihm entstanden ist, so dieses, ich kann das und das und warum kann ich das? Because I'm Batman. Mhm. So, das ist einfach dieser Batman, dieser Because I'm Batman. Genau. So, das ist diese Quintessenz aus all dem, komplett verdichtet, nochmal 10-fach übersteigert und ich brauche niemanden anderen. Und dann gibt es ja relativ zu Anfang eben die Szene, wie er bei Superman reinkommt und Hallo sagt, dann feiern die irgendwie das Jubiläum der Justice League und er ist aber überhaupt nicht eingeladen und ist irgendwie auch total enttäuscht und ja, wir machen eigentlich was ganz anderes hier. Genau. Ja, und genau. Da muss irgendwas mit dem E-Mail schiefgegangen sein. Genau, oh, blöd gelaufen. Genau. Und irgendwie fühlt er sich dann doch nicht zugehörig und weil er dann ja irgendwie doch alleine sein möchte und keiner mag ihn so ein bisschen aufgrund seines Ego-Trips. So sitzt das in dieser Figur eben auch drin und dass er dann auf Alfred auch nicht hört, obwohl das so ein bisschen so seine Mentorfigur ist und seine Vaterfigur das aber auch nicht anerkennt und kommt halt nach Dienstschluss oder sowas in seine riesige Villa, in einem riesigen Homekino und guckt dann irgendwie diesen cool kitschigen Tom Cruise Film. Ja, Spiel des Lebens. Wohin musste ich es doch noch? Ja, die sagen es ja auch dauernd in dem Film. Egal. Egal. Kommen wir nachher drauf. Jerry Maguire. War das Jerry Maguire? Das war Jerry Maguire. Ich habe den Film nie gesehen. Diese kitschige Szene, wo Tom Cruise Renée Zellweger irgendwie erklärt, dass sie ihn vervollständigt und sie dann irgendwie antwortet, du hattest mich nach dem Hallo. Genau. Und allein bei der Szene, you make me complete oder genau. You complete me, schreit Batman, ach! Das ist schon sehr witzig. Und dann kriegt er halt jeden Abend irgendwie seinen Hummer und cruncht ihn irgendwie auf seinem Bettjetski im Wasser und ist ganz alleine und spielt dann Gitarre. So, der ist sich selbst genug und das ist irgendwie, das macht ihn aus. Mhm. Aber er ist eben nicht so dieser, also man merkt, dass ihm schon irgendwas fehlt, weil seine Betthöhle ist halt ums zigfache übersteigert, riesengroß und er ist halt ganz alleine, da ist halt die Einzige, die da ist, ist Siri. Also die Apple-Stimme, das ist auch tatsächlich die Apple-Stimme vom Telefon. Ja. Das iPhone ist auch relativ prominent platziert als Product Placement. Also man hat eben auch tatsächlich, das ist die identisch die Siri-Stimme. Ja, man merkt auch ein bisschen, dass sie sich eigentlich, also Bruce Wayne versteckt sich hinter Batman irgendwie. Also er hat diese Maske ewig auf, er kommt nach Hause und er zieht diesen ganzen Anzug aus, hat nur einen Morgenmantel an, aber die Maske noch auf. Genau. Und also er geht zu der Verabschiedung von Commissioner Gordon und der Einführung von Commissioner Gordon. Und Alfred muss ihn in der Limousine daran erinnern, dass er vielleicht die Maske mal absetzen sollte und so. Also das ist, er identifiziert sich mehr mit Batman als mit Bruce Wayne tatsächlich. Wahrscheinlich einfach wirklich. Und das sieht man eben auch mehrfach, dass er im Kaminzimmer bei den Fotos steht und immer wieder an seine Eltern auch zurückdenkt. Mhm. Was ich ganz schön finde, ist, dass man nicht zum tausendsten Mal gezeigt hat, dass seine Eltern tot sind und erschossen worden sind. Das ist inzwischen Common Knowledge, das braucht man nicht noch tausendmal zeigen. Ja. Vielleicht für den Kinderfilm, das möchte ich auch noch mal in Gänsefüßchen stecken. Mhm. Kinderfilm vielleicht auch gar nicht so geeignet, das nochmal so in dieser grafischen Darstellung auch zu zeigen. Was ich ganz witzig finde in Batman selber, ist auch so diese Fehde mit Superman. Der hasst Superman. Yeah. Und es wird eben auch so von Alfred auch angesprochen. Na, sie hatten da mal so eine Phase im letzten Jahr und dann hat man eben auch so eine Szene aus Batman wie Superman, wie die beiden sich gegenüberstehen. Nass geregnet und so. Und also auch immer dieses ich hasse Superman und Superman ist doof und bla und dies und das. Superman sucks. Ja. Dann auch so dieser Arsch in Richtung Marvel, also Batmans Passwort für die Höhle ist halt Iron Man sucks. Das ist auch richtig großartig. Ja, es gibt auch so eine süße Szene, wie der Superman ist irgendwie bei einem Fernsehinterview, wo es darum geht, seinen Kampf gegen Zod und dass der jetzt in der Phantom Zone auch ist und wie es ihm damit geht, dem Superman und so. Und Joker guckt sich das an und sagt, Superman hat's verstanden! Ja. Und so, ne? Also, weil Superman hat auch darüber erzählt, dass er ihn schon ein bisschen vermisst, so als Erzfeind und überhaupt und so. Und der Joker ist halt einfach echt so angepisst davon, dass Batman ihn nicht anerkennt. Robin ist am Anfang ein bisschen ein Problem für mich. Also Dick Grayson, also er ist so ein Fanboy am Anfang, so ein Nerd, der da in dem Waisenheim eben unterwegs ist. Also auch der Tod der Graysons wird nicht gezeigt. Ja. Was ich auch sehr passend finde, weil das ist auch nicht nötig, weil Robin muss da jetzt nicht großartig charakterisiert werden. Es reicht eben zu sagen, seine Eltern sind nicht da, er braucht einen Vater, weil Familie ist ja das Thema dieses Filmes. Und Robin schmeißt sich ja so ein bisschen an Bruce Wayne dann auch ran und ringt ihm dann ja auch so dieses Versprechen ab, ihn zu adoptieren, was er ja nur so halt mitkriegt, weil er irgendwie Sternchen oder Herzchen sieht, weil er sich in Barbara Gordon verknallt. Auch so in der Szene, wie Bruce Wayne schrecklich Batman dann mitkriegt, okay, der Junge ist schon seit einer Woche bei mir in diesem Haus. Du siehst Dick Grayson einfach nur so durchs, ah, guck mal, hier ist eine Treppe, ah, hier ist ein Bild, ah, hier ist ein Kaminzimmer, ein Tisch. Und so lange Tafel, über die man studieren kann und so richtig schöne Sachen auch. Und macht ganz alleine einfach nur seinen Spaß und Alfred zwingt ihn dann ja quasi dazu, dann diese Höhle auch zu entdecken, indem er einfach den Knopf drückt und Robin die Leiter runterrutscht, die Feuerleiter runterrutscht und dann in der Betthöhle steht und Batman, so ein bisschen arschig wie er ist, nutzt das eben für ihn aus, weil Robin zufällig Dick Grayson die richtige Größe hat, um in das Ventilationssystem des Fortress of Solitude, der Festung der Einsamkeit, eben einzudringen, um diesen Phantomstrahl den Superman, den ich bewacht habe. Genau. Und was dann, also auch schon am Anfang des Filmes, was ich ganz toll fand, weil es gibt in dieser Öffnungsszene eben auch dann den Moment, wo Batman sich diesen Scuttler baut. Ja. Yeah. Weil im Lego-Film wird Batman eben auch als einer dieser Meisterbilder eingeführt. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch Masterbilder heißt, es auf Englisch. Ich habe den Lego-Film nie auf Deutsch gesehen. Masterbilder eben. Meisterbauer oder irgendwie sowas. Und dementsprechend kann Batman eben seine Umgebung auseinanderbauen und neu zusammensetzen. Und diese Fähigkeit gibt er dann eben auch in dieser Klau-Szene an Robin weiter, indem er ihn erklärt, nimm den Einer, den Sechser und noch diese da raus und baue sie neu zusammen. Und dann hast du eben dieses Hoverboard, mit dem mit dem Robin dann eben darunter fliegt. Und Robin ist halt so ein bisschen so happy, so übermäßig happy. So A, ist er mit Batman unterwegs und B, hat er einen neuen Vater. Und er hält ja Bruce Wayne und Batman immer noch für getrennte Personen. Und er sieht in Batman auch sowas wie eine Vaterfigur, was Batman eigentlich gar nicht sieht, weil Batman wollte ihn einfach nur ausnutzen. Ja. Nimmt das alles so ein bisschen hin. Und also Robin tat mir am Anfang so ein bisschen leid, auch so, weil er sich auch so ein bisschen... ist so ein bisschen das Opferlamm, möchte man fast schon sagen, für die ganze Situation. Und wäre das dabei geblieben und hätte es später nicht noch diese Auflösung gegeben. Es gibt noch zwei, drei andere Dinge, wo ich sage, wäre die Auflösung nicht gekommen, hätte ich es kritisch gesehen. Mhm. Also das ist durchaus ein Aspekt in der Figur, der so nicht verankert gewesen ist. Also der aus den Comics auch nicht kommt, sondern der einfach in diesem Konstrukt, dass dieser Film eben ist, dazugekommen ist in dieser Karikatur. Ja. Barbara Gordon, also was ich gut fand, dass man eben nicht mit Commissioner Gordon, mit Jim Gordon weitergemacht hat, sondern eben mit Barbara Gordon. Da habe ich eben im Vorfeld schon gehört, dass es eben kritisch gewesen ist, ja, weil Batman wieder mal sich in Barbara Gordon verliebt. Das war im letzten Jahr halt ein Problem, weil in der Zeichentrickverfilmung vom Killing Joke hat man irgendwie vollkommen unsinnig noch eine halbe Stunde vorne dran geklatscht an die Story. Und da hat Batman nichts anderes zu tun, als mit Barbara Gordon rumzuknattern. Tatsächlich irgendwo auf einem Dach. Und Barbara Gordon ist da halt einfach mal fucking 17 Jahre alt. Ja. So. Und das war in der Verfilmung einfach mega problematisch. Hier ist sie wesentlich älter. Mhm. Also lass die mal Anfang 30 sein. Ja, also so kommt sie zumindest rüber. Die Polizeiakademie absolviert. Genau. Die war auf einer Harvard-Schule für Polizisten. Also hat auch noch juristische Sachen dazugelernt. Die ist eine gestandene Frau. Genau. Anfang 30, Mitte 30 vielleicht. Und das ist da in dem Fall kein Problem. Sie ist, glaube ich, gesprochen von Rosario Dawson, die irgendwie auch schon jetzt Ende 30, Anfang 40 ist. Ich will jetzt nichts irgendwie Falsches sagen, aber die jetzt schon... Ne? Also genauso in dem Alter ist sie auch charakterisiert. Zum Glück, wie ich finde, nicht als weiß dargestellt, sondern durchaus braun, würde ich eher sagen. Ja. Also auch dem Hautton von Rosario Dawson. Das kannst du halt auch erklären. Ne? Ich glaube, sie hat erklärt, dass sie in Brasilien gewesen ist. Oder ich glaube, Rosario Dawson ist auch Brasilianerin, wenn ich mich alles täusche. Ja, man sieht ja auch sonst nur Commissioner Gordon und genau, ist eine Frau. Das heißt, kann gut sein, dass ihre Mutter einfach auch eine Person of Color ist. Genau. Und erstmal so an Barbara Gordon war gar nichts auszusetzen. Und dass sie nur dieses Anführungszeichen Love Interest ist, das verliert sich, sobald Batman mit ihr zusammen auf Mission ist, verliert sich das, weil sie irgendwann diesen Scuttler steuert, die ganze Aktion leitet. Sie ist nicht einfach nur das Abziehbild von einem Love Interest, sondern sie ist eine der wichtigen handelnden Personen. Ja. Und auch, dass Batman irgendwann nur noch in sie verknallt ist, allerspätestens am Ende sagt er auch, ja, das ist meine platonische Kollegin. Genau. Und sie ist zwar eine Frau, aber wir sind Freunde. Genau. So, das ist alles. Aber das ist zum Ende des Filmes, das ist vollkommen egal. Ja. Und auch so dieses Bad-Girl-Ding wird halt witzig angesprochen nach dem Motto, also da, wo sie dann die ganzen Kostüme angezogen bekommt am Ende des Filmes, sagt Batman dann immer zu ihr, du bist jetzt Bad-Girl, und dann sagt Barbara Gordon eben zu ihr, und dann sage ich jetzt Bad-Boy zu dir. Mhm. So, das ist dann auch nochmal mit so einem kleinen Zwinkern bemerkt worden. Klar, es ist dieses Diffamieren, oder man hätte auch Bad-Woman aus ihr machen können, aber die Figur ist auch nochmal anders besetzt im DC-Universum. Man hätte es anders machen können, aber dann hätte man nicht Jim Gordon und Barbara Gordon als bekannte DC-Figuren, die eben auch durch die Filme und verschiedene Serien bekannt sind, nicht nehmen können. Das war ja ganz wichtig. Nee, also ich fand das auch schön gelöst, weil ich auch gedacht habe, irgendwie so, also dass sie Bad Girl ist, die Figur an sich, das wusste ich. Und ich habe dann auch irgendwie gedacht, so, aber so der ganze Typus, das ist einfach kein Girl mehr. Nein. Also, ne? Wenn die 17 Nein. gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, kann man gelten lassen, aber das war sie halt einfach in der ganzen Rolle nicht. Und ich fand es total schön, wie sie mit diesem Spruch dann kontert, von wegen, also wenn du mich Bad Girl nennst, dann nenne ich dich auch Bad Boy. Genau. Und das fand ich gut, weil das bleibt in dem Kanon quasi. Zeigt aber auch, okay, da stimmt auch, dass für den Film, einfach für die Rolle, die sie im Film dargestellt wird, passt das eigentlich nicht, aber wir bleiben beim Kanon. Wir bleiben dabei. Everything is Batman. Everything is cool when you're Batman. Everything is Batman. Because of Batman. Witzig fand ich, dass wir haben erst gedacht, dass Alfred von Michael Caine gesprochen ja, wird. Ja, das war der erste Moment. Genau, haben wir erst gedacht, ist das Michael Caine? Es klang nach Michael Caine, es klang echt nach Michael Caine. Die ersten 3-4 Sätze waren wirklich Michael Caine. Genau. Und dann haben wir im Abspann halt gesehen, dass der von Ralph Fiennes gesprochen wird. Genau. Und wir dachten so, super, aber Lord Voldemort war doch auch da, dann hätte Ralph Fiennes doch auch direkt gesprochen. War ein anderer Synchronsprecher in dem Fall. Genau. Und das hätte man eigentlich machen müssen. Ja. Also das ist irgendwie inkonsequent gewesen. Also die Rolle dann, Voldemort hat irgendwie 5 Sätze gesprochen im ganzen Film. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Also so diese Beziehung Batman-Joker haben wir, glaube ich, ganz gut. Irgendwie so dieses Erzfeind-Schurke Held. Das löst sich eben am Ende tatsächlich auch im großen Finale auf, dass Batman dann auch zugeben kann, ja, ich hasse dich, du bist mein Erzschurke. Es ist echt also wie eine Liebeserklärung, ja. Nur eben eine Hasserklärung tatsächlich. Und das ist aber auch so ein bisschen so dieses alte Thema, bedingt der Superheld seinen Schurken selber. Mhm. Das ist ein ganz altes Thema in Superhelden-Comics. Das wird da so ein bisschen aufgegriffen. Also gäbe es ohne Batman den Joker überhaupt? Das wird ja auch angesprochen. So, du vervollständigst mich. Genau. Ne, deswegen ist auch dieser Ausschnitt aus dem Film eben dabei. Und halt auch umgekehrt natürlich. Also gäbe es Batman ohne den Joker oder die anderen Bösewichte. Weil das ist ja was Batman selber dann schmerzlich einsehen muss, nachdem sie sich alle stellen und im Gefängnis sitzen im Arkham Asylum, dass er keine Aufgabe mehr hat und nichts mit sich anzufangen weiß und das nicht zugeben kann und deshalb auch irgendwie ganz manisch irgendwie den Joker im Gefängnis überwacht und so. Und mir waren es zu viele Charaktere und das greift der Film am Anfang tatsächlich auch insofern auf, dass der Joker aufzählt, wen er alles am Start hat, wer da alles jetzt eingreift. Und dann Figuren aufzählt, die selbst mir zum Teil unbekannt gewesen sind. Inklusive des Captain Containment oder sowas ähnliches. Containment King. Das aber tatsächlich, ich hatte neulich, also 2-3 Tage vom Kino zufällig über Twitter fliegen gesehen, über einen DC-Account, wo die gesagt haben, nee, es gibt den Charakter halt wirklich, guck mal hier, dieser Typ mit diesen beiden... Ja, mit Ketchup und Senf. Oder genau, das ist halt schon ein existierender DC-Charakter. Die sind ja richtig tief reingegangen, haben richtig abstruse Figuren rausgenommen, was aber dazu geführt hat, dass einzelne bekanntere Figuren durchs Raster fallen. Und das macht der Film, diese Einszene, wo sie diese Bombe aufbauen, dann so, dass Killer Croc halt ins Wasser springt und dann was anmontieren und sagt, I did something. Auf den Startknopf für den Timer gedrückt oder so. I did something. So nach dem Motto, ja, ich bin nicht nur hier, um irgendwie cool zu sein, sondern ich habe wirklich was getan. Genau. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch schön, auch parallel läuft es quasi zu der Szene, wo der Joker das Flugzeug kapert, wo auch irgendwie, ist auch ein super tolles Flugzeug, wo der am Anfang so lauter Regale siehst mit Dynamitstangen, mit C4, mit diesen klassischen Cartoon-Bomben in einem Flugzeug. Das ist mal geil. Und wir fliegen jetzt über die Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate. Was soll schon passieren? Genau. Das ist herrlich. Und dann zählt der Joker halt auf gegenüber dem Hauptpiloten, wen er alles im Schlepp hat. Und der fragt dann halt auch, komm, ein paar davon hast du doch ausgedacht. You've made up some of them. Ja. Und now they're already, give it a Google. Genau. So. Das ist irgendwie schon süße Anekdote. Boah, ich bin jetzt gerade total geflasht von den ganzen Namen, die er genannt hat, diese Kurzeinblendungen von den Figuren. Ich gehe ganz fest davon aus, dass es jeder einzelne davon gibt. Also das denke ich. Ich traue dir nicht zu, dass die, wenn sie eine Figur dafür erfunden hätten, wäre die prominenter zu sehen gewesen. Alleine diesen Typen, den man tatsächlich öfter gesehen hat, mit seinen kleinen Flaschen, den gibt es wirklich. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Es gab auch einen Typen mit einem Hasenkostüm mit einer großen Möhre in der Hand, der mich sehr irritiert hat. Ja, den gibt es, glaube ich, tatsächlich auch, aber. Also es gab echt. Also das ist, glaube ich, tatsächlich der Märzhase. Oh Gott. Ich glaube schon, weil es gibt ja auch den Hutmacher und es gibt Tweedledee und Tweedledum gibt es auch. Mhm. Und Humpty Dumpty gibt es auch bei Batman. Und natürlich den Hutmacher, habe ich gerade schon gesagt. Und Alice gibt es auch im Batman-Universum. Also die ganzen Alice im Wonderland-Charaktere gibt es auch tatsächlich als Schurken von Batman. Ja, und also wer von den Schurken halt wirklich. Klar, der Joker hat massig Screentime. Harley Quinn, weil sie halt am Joker dranhängt, hat viel zu tun. Aber untergeordnet. Also die ist so ein bisschen so eine Handlangerin. Ja, aber sonst hast du, ich weiß nicht, ich erinnere mich daran, Two-Face zweimal gesehen zu haben. Der Riddler wird zumindest auch mehrfach erwähnt. Übrigens witzigerweise Two-Face gesprochen von Billy Dee Williams. Lando Calrissian. Und der hat ja auch Harvey Dent im Batman-Film gespielt. Ach, wie cool. Ich habe heute noch irgendwie einen Podcast gehört, wo sie über den Film geredet haben. Und der muss diese beiden Sätze, wo er dann im Bild gewesen sein, war es wirklich Billy Dee Williams. Cool. Sehr cool. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, der Riddler, der hat auch so ein bisschen mehr zu tun in der ganzen Zeit. Ansonsten sind die alle wirklich nur so unter ferner Liefen im Prinzip, um den Bildschirm vollzukriegen letztendlich, könnte man sagen. Die kriegen den Bildschirm ziemlich voll mit den Schurken. Weil nachdem nämlich der Joker mit seinen Phantomzonen, Universal, Monster, Godzilla, King Kong Schurken, nicht Godzilla, Schurken dann eben Wayne Manor einnimmt, heißt es dann, der Joker hat uns verraten, wir schließen uns dir an, Batman. Schön auch, weil er auch irgendwie so ein spruchlos ist, den die mitkriegen in dem Gefängnis, von wegen er kommt zurück aus der Phantomzone als erster. Also deswegen habe ich die größten Schurken aller Zeiten befreit, so, und die in dem Gefängnis alle, im Arkham Asylum, alle so, yeah, also, nee, ich meine nicht euch in den billigen Cosplay-Kostümen. So, und dann sind die natürlich alle angepisst. Und er sagt dann auch irgendwie sowas, was für eine blödsinnige Idee, Schurken zu nehmen, um gegen das Böse zu kämpfen. Um natürlich auf Suicide Squad anzuspielen. Ja. Und was auch wirklich dann nochmal so ein Seitenhieb in Richtung Kino-Universum ist. Und mega viele Seitenhiebe in Richtung Kino-Universum. Und an keiner dieser bisherigen DCEU-Kinofilme, die jetzt auch Man of Steel, Batman wie Superman, Suicide Squad, ist auch nur im Ansatz in der Lage, an diesen einen Batman-Film ranzukommen. Trotz alledem. Kritik habe ich trotzdem. Möchtest du noch irgendwas anderes sagen? Was ich gerne sagen möchte, ist, ich habe bisher nicht so viel Lego-Filme oder irgendwas gesehen. Was ich echt schön fand, ist, dass der Film eine super tolle Mischung aus Stop-Motion-Optik und CGI-Optik ist. Also es ist halt CGI auf Stop-Motion gemacht. So genau, und ich kenne reine CGI-Lego-Sachen ein bisschen was, nicht viel, aber so ein bisschen was, Ninjago und was es da gibt. Und das fand ich immer irgendwie ein bisschen komisch, das war nicht stimmig für mich, weil einfach auch so diese komischen Hände, die Lego-Figuren halt haben und so, die werden nochmal ganz anders bewegt und flexibler in den CGI-Sachen. Und das fand ich echt schön, weil das sehr, sehr stimmig war dann an der Stelle einfach. Da stehen die beiden Kinofilme, also sowohl der Lego-Movie als auch dieser, die stehen eben so ein bisschen in der Tradition dieser Brick-Movies, die ja tatsächlich Stop-Motion sind. Und da hat man das versucht, also sehr gut schon beim Lego-Movie und jetzt hier beim Lego Batman Movie auch nochmal wirklich sehr gut zu assimilieren und das zumindest daran erinnern zu lassen. Und das hat Szenen im ersten Lego Movie gegeben, da war man sich nicht wirklich hundertprozentig sicher, ist es nicht wirklich extrem filigrane Stop-Motion, weil die so nah da dran sind. Also bei Batman war es dann doch ein bisschen zu übertrieben, detailreich, wo man auch gesagt hat, okay, niemand ist jetzt hingegangen, diesen riesigen Lego King Kong gebaut, das wäre Quatsch. Dafür ist der einfach zu detailreich, aber diese kurzen Momente, wo man hat, es könnte jetzt auch Stop-Motion sein. Ja. Das ist richtig toll. Gut, ich habe im Vorfeld die Kritik gehört, es sei nicht wirklich kindertauglich. Mhm. Der Film selber, ja. Mhm. Also das ist definitiv ein Kinderfilm, der ist nicht übermäßig gruselig. Es gibt so ein paar bedrohliche Szenen. Aber die Kinder, die den Film gucken, werden 80% der Gags nicht verstehen. Ja. Und das ist meine große Kritik an diesem Film. Da sind Figuren drin. Sauron gebe ich denen. Also dass die Herr der Ringe gesehen haben, wenn die jetzt so 10, 12 sind, da kann man von ausgehen inzwischen, die haben den Hobbit gesehen, da wird das ja schon angedeutet, die werden Voldemort kennen. Viele Kinder sind mit den Büchern aufgewachsen, beziehungsweise die Kinder, die da mit den Büchern aufgewachsen sind, sind auch schon Erwachsene, aber Harry Potter ist irgendwie in unserer DNA drin. Ja. Voldemort, ich gebe den Sauron, Voldemort gebe ich den auch noch. Die ganzen anderen Figuren, die der Joker aus dieser Phantomzone rausholt, sind für können für Kinder nicht bekannt sein. King Kong vielleicht dieses Jahr auch noch, weil er kriegt einen neuen Film. Ja, möglicherweise noch die Jurassic Park Viecher. Gut, bei Jurassic Park. Wobei das ist einfach auch so ein universaler Dino. Muss ja auch nicht unbedingt der Velociraptor sein. Sind aber tatsächlich, glaube ich, die Jurassic World Lego Dinosaurier, die aus dem Spielzeit auch kommen. Wer kennt bitte, wer kann das noch zuordnen? Irgendwie den Wolfman, Dracula und hier dieses Fisch, den Fischmenschen, yeah, Gillman, den kennt. Das sind einfach diese Universal Monster, die kannst du einfach nehmen, weil die sind gemeinfrei inzwischen. Mhm. Ich glaube, eine Mumie war noch mit dabei. Gremlins, glaube ich. Gremlins, das ist glaube ich ein Problem. Gremlins, man hat es in dem Film gut eingesetzt. Wenn Kinder Eltern haben, die Gremlin-Fans sind, dann kennen die das vielleicht, aber ansonsten. Die Gremlins wurden im Film selber gut eingesetzt, weil der Joker irgendwann sagt, nehmt ihr mal das Flugzeug auseinander, weil das ja auch die Herkunft der Gremlins sind. Haben wir uns hier im Podcast auch schon großartig darüber unterhalten, Gremlins. Folge 5, Nerd, Nerd, Nerd, geht mal ins Archiv. Das ist über Gremlins. So, aber die Figuren selber, ne? Okay, ja, die sind alle in Lego Dimensions, in diesem Videospiel, da sind die alle verfügbar. Das heißt, wenn du das Spiel gespielt hast und du bist in dieser Gremlins-Welt mal gewesen, möglicherweise hast du die gesehen, aber wenn du dieses Spiel nicht gespielt hast, bist du aufgeschmissen. Das gleiche gilt für die Daleks. Und die werden noch nicht einmal als Daleks bezeichnet, sondern komische britische Roboter. Ja. Fragt eure Nerdfreunde, sagt der Joker dann. Ne? Ja, und dann auch denke. Ja, also in dem Moment war es lustig im Kino, aber es ist halt tatsächlich irgendwie so dieses. Ich kannte viele von den Figuren, zum einen, weil ich selber ein Filmfan bin, ein großer. Das heißt, da habe ich einiges gesehen und wiedererkannt. Kannte dann, oder habe ein paar Sachen einfach erkannt, weil ich jetzt auch schon über ein halbes Jahr mit dir zusammen bin. Und das färbt ab. Das färbt ab. Das Wissen diffundiert von Steffen zu mir. Genau. Nicht großartig gefiltert, es prasselt auf die ein. Genau. Aber es ist tatsächlich auch gesagt, das ist halt für Kinder im Prinzip. Und dann sind ein paar von den Gags, die kommen einfach, also unabhängig von den Figuren, sind einfach Gags. Also das Weltwissen der Siebenjährigen deckt es einfach nicht ab. Und vor allem diese ganz kurzen Momente, in denen Anspielungen auf TV sind, was ich eben noch gelobt habe, weil ich den Kram kenne, weil ich mit dem Kram selber aufgewachsen bin. Ich habe als junger Spund auf Sat.1 die erste Ausstrahlung der 60er Jahre Batman-TV-Serie auf Deutsch eben mitverfolgt. Ja. Das ist seit Batman, dieser 60er Jahre Batman ist seit meiner Kindheit da drin, in meiner DNA. Genauso die Animationsserie, die erste, Batman TAS. Wie dann auch immer wieder zurückgegangen wird, wie du gegen den gekämpft hast, wo immer weiter da auch wirklich zurück in der Vergangenheit gesprungen wird und immer so ein, zwei Bilder aus dieser Welt gezeigt wird und auch ungefähr in den Kostümen, in denen Batman dann gesteckt hat. Wo Alfred sich dann ja auch in die 60er Jahre Batman verwandelt und sagt, ja, ich vermisse die 60er Jahre. Ja. Das sind Dinge, da musst du Batman-Fan für sein. Das geht an Kindern vorbei. Und auch diese Szene, wo er mit Robin dann im Endkampf quasi von so ganz vielen Bösewichten umzingelt ist und dann auch irgendwie sagt so, und jetzt werden wir die derartige verprügeln, dass aus dem Nichts sprechblasende Buchstaben drin auftauchen und sowas. Und dann kommt dieses Kapau, Piu, Pa, Puff und dann Yay und High Five und dies und das. Dann muss auch mal ein bisschen überdreht. Ja, das mag inzwischen Popkultur sein. Und ja, das ist auch in Klamotten und T-Shirts und Anspielungen in anderen Sendungen, Big Bang Theory oder sowas, sicherlich schon mal vorgekommen. Aber dass so kindertauglich ist, allein von dem Humor und von dem Detailgrad, auf was für eine Metaebene dieser Film einfach, das ist ein Fest an Details für jeden Comic-Nerd, Batman und Popkultur, hast du nicht gesehen. Aber der Kinder-Appeal geht da für mich einfach verloren. Und zu sagen, das ist ein Kinderfilm mit Gags für Erwachsene, das ist nicht passend. Das ist eigentlich eher ein Erwachsenenfilm mit einem Appeal, mit einem zufälligen Appeal für Kinder. Ja, also den Eindruck kann ich jetzt, sage ich mal, als so nur Halbwissende durchaus bestätigen. Also es ist ja auch so, dass ich gucke manche Verfilmungen, gerade von Büchern, so ganz gerne mal mit Leuten, die Bücher nicht gelesen haben, einfach um mal so ein Feedback zu kriegen, wie ist es für Leute, die das Universum noch gar nicht kennen, die Vorlage nicht kennen, die nicht wissen, wie es ist. Ich habe zum Beispiel bei den Harry Potter Filmen, ich habe die Bücher verschlungen und ich habe bei dem ersten, ich bin mit der Handlung nicht hinterhergekommen, weil ich immer was anderes erwartet habe, weil ich es aus dem Buch anders kannte. Ich habe aber Mom gesehen, die das Buch nicht kannte und die hat gesagt, nee, war doch alles logisch, erst das und dann das und dann das und dann das. Und ich so, okay. Wenn man ohne Erwartung rangeht, ist die Handlungserfolge offenbar logisch. Aber also jetzt so als Halbwissen bei dem Batman-Film, Lego-Film, muss auch ich sagen, ich glaube, es macht einfach nicht wirklich so viel Freude, wenn man die ganzen Anspielungen, die ganzen Easter Eggs nicht zuordnen kann. In der Szene, als Batman dann bei Superman reinkommt und die Party gefeiert wird, sind da halt etliche Charaktere, die man als Comic-Fan kennt. Die Wonder Twins sind beispielsweise drin. So, das sind die beiden mit den spitzen Ohren und dem lila Kostüm gewesen. die kennst du als, also wenn du nicht die alte Serie, die Super Friends eben gesehen hast, von Hanna-Barbera, dann weißt du nicht, wer diese Figuren sind, weil es gibt keine Comics. Die tauchen zwar am Rande in aktuellen Comics mal auf, aber dann auch eher so als Reminiszenz, als wirklich als die Charaktere, die sie mal gewesen sind. Das sind keine Figuren, die du aktuell bei DC in den Comics wiederfindest. Nicht in der Form, wie sie da gezeigt worden sind. The Wonder Twins are about to enjoy lunch at a local deli. Jupiter, it's the Teen Trouble Alert. Attention, Wonder Twins. A teenaged couple was parked on Makeout Mountain when their brakes gave way and their car is precariously balanced over a ravine. We'll get right on it. Where is Makeout Mountain again? Oh, it's before Pregnant Point. You know, next to Copperfield Canyon. Oh, yeah, yeah. We've got to save those kids from going over that cliff. And from going over the cliff of being sexually active before they're mature enough to handle it. Wonder Twin powers, activate! Shape up and ego! Four, Mom! Water! We've got to hurry! I'm flapping as fast as I can, Wonder Brother. What's that? Another eagle's on our tail! Don't look now, Super Sis, but I think he's after your tail. Shoo, Eagle! Shoo! I have no time for a bird booty call! About 30 to 45 minutes later at Makeout Mountain. Ah, the Wonder Twins. Glad you could make it. Sorry, we got held up by an eagle. Where are the teens? Yeah, I suspect they're at the morgue by now. Dass da auf einmal ein Hund an den Turntables sitzt, mit einem Cape, das kapierst du nicht, wenn du die Comics nicht kennst. Das ist Krypto, der ist in den Filmen nie vorgekommen. Mhm. In den aktuellen Filmen. Es gibt in den aktuellen Kinofilmen Man of Steel, Batman wie Superman, gibt es keinen Krypto. Das ist für die Fans gemacht worden. Diese ganze Justice League-Szene in der Fortress of Solitude war Fan-Wanking. Also wirklich nichts anderes. Und ich habe das begrüßt. Ich fand das gut. Als Kinderfilm glaube ich nicht, dass das funktioniert. Nee. Ja, lieber Nerd. Und wieder, wenn es um ein Tier geht, hast du keine Ahnung. Das war nicht Krypto, sondern der Hund der Super Friends von der Doc. Das erkennt man am andersfarbigen Cape. Alles muss man hier alleine machen. Vielleicht kann ich im nächsten Batman-Lego-Film ja die Rolle von Batmans Computer spielen. Der kennt sich wenigstens etwas aus. Na, also wenn ich das aus meiner Sicht bewerten müsste, weiß ich nicht, eine glatte 10. Aber ich kann dem Film einfach nichts wirklich Negatives absprechen. Als universeller All-Ages-Film funktioniert er nicht. Nee, das auf keinen Fall. Also ich habe auch, also die Szene da, die du beschrieben hast gerade, war für mich zur Hälfte so ein, ach guck mal, den kenne ich, der ist auch da. Und zur anderen Hälfte so, okay, Superman macht eine Party für Cosplayer. eine schöne Idee. Also ich meine, er ist ja dann doch auch ein bisschen volksnäher als Batman, sage ich mal. Mhm. Warum nicht? Man könnte es ihm durchaus zutrauen. Wir waren bis auf die letzte Figur, die rumgelaufen ist, alles DC-Figuren. Genau, also ich weiß es halt durch dich letzten Endes, aber ich hätte die im Leben nicht zuordnen können. Aber diese eine chinesische in den grün-gelben Klamotten, da wüsste ich jetzt auf dem Schnell auch nicht, wer das ist. Der war aber, glaube ich, in der Justice League Europe. Also, oder in irgendeiner anderen internationalen Gruppierung. Da müsste ich jetzt nachgucken, wer das war. Da wüsste ich jetzt auf den ersten Blick auch nicht, wer das gewesen ist. Also, der war tatsächlich für mich sogar obskur. Samurai. Und er ist Japaner und stammt ebenfalls aus den Super Friends. Aber du hattest ja so gesagt, wer ist denn der Typ da im Orangen? Das ist halt Aquaman. Genau. So, ne? den ich tatsächlich bloß, also das Kostüm von Aquaman kenne ich, glaube ich, bloß aus einer Cosplay-Folge von Big Bang Theory. Ja, das glaube ich dann. Ratsch ist dann, man sagt dann, glaube ich, irgendwie Aquaman ist scheiße, sagt er dann. Genau. Da kommt ja auch dieses Aquaman Sucks. Das ist genau. Dieses. Ja, mein Gott, ich gebe euch das noch, dass die Big Bang Theory Serie da nochmal so ein bisschen Nacharbeit geleistet haben mag, um das so ein bisschen zu verfestigen in der Popkultur. Und ja, die Serie ist sehr erfolgreich, auch wenn ich das nicht unbedingt gut heiße. Aber die Big Bang Theory hat nicht genug geleistet, um zu rechtfertigen, dass dieser Film so krass mit Details vollgestopft ist und wirklich in jeder Sekunde irgendwas passiert, wo du als Comic-Fan sagst, haha! Und als normaler Zuschauer dann so, warum lachst du jetzt? Mhm. Genau, also das ist dann tatsächlich, es ist ein Film für Fans. Ja. Es ist nichts für Neueinsteiger. Und da war der erste Lego-Film ja umso besser, weil der ist halt gesprungen. Du hattest halt ein bisschen Harry Potter, ein bisschen Herr der Ringe, Turtles, die Superhelden natürlich als ganz, ganz wichtiger Teil in der Mitte. Aber es ist hin und her gesprungen. Jeder hatte ein bisschen was davon. Mhm. Und sogar die alten Lego-Fans, die mit Benny, Space Benny, dann unterwegs waren, der wirklich so ein alter Weltraum, eine alte Weltraumfigur von Lego gewesen. Also selbst die Leute hatten da noch so ein bisschen was. Es war im ersten Lego-Film einfach ausgeglichen dafür, alle was dabei, was Aktuelles, was Altes, was ganz Neues, was noch keiner wirklich kannte. Dann flog der Millennium Falcon durchs Bild, Han Solo im Cockpit. Und das war einfach ausbalancierter und auch nicht alles so in your face, wie es in diesem Batman-Film war. Mhm. Weil die Geschwindigkeit und das Pacing, was ich gerade noch gelobt habe, in dem Falle, ich glaube nicht, dass ich jeden Gag mitgekriegt habe, sagen wir das mal. Das ist so. Tatsächlich, also ich habe dann manchmal das, also gerade wenn du an Stellen aufgelacht hast, die ich nicht sofort erkenne, aber ich konnte gar nicht nochmal gucken, wo, genau. Weil die Szene war sofort wieder vorbei. Ja. Also es war wirklich ein Sekundenbruchteil letzten Endes. Was ein bisschen schade ist, einfach auch, das ist halt eine große Leinwand auch, ne? Und die ist von rechts bis links und von oben bis unten ausgefüllt und in Lego-Größe letztendlich. Das heißt, auch wahnsinnig viel Platz, Sachen unterzubringen. Und ich weiß gar nicht, wo du das erste gucken sollst. Was mir gerade noch einfällt, es wird ja versucht, zumindest dieser 60er Jahre, Batman wird ja nochmal tatsächlich gezeigt, genau. Adam West, also in Realsequenzen. Das hätte auch nicht gemusst. Also diese ganzen Realfilmsequenzen hätten ganz rausgemusst, also auch Tom Cruise raus. Es ist dann so ein bisschen so ein Stilbruch. Was ich aber witzig fand, und das ist mir aufgefallen, und wenn ihr euch die Sendung von letzter Woche anhört, wo die Aufnahme schon ein bisschen länger zurückliegt, nämlich die haben wir im Oktober, glaube ich, aufgenommen, Lara und ich, da reden wir noch darüber, ob der Lego-Film, der Lego-Batman-Film, auch diesen Bruch durch die vierte Wand machen würde. Mhm. Also ob da wirklich am Ende jemand sitzt und wirklich mit Lego baut, wie es am Ende des ersten Lego-Films ja auch gewesen ist. Und das ist in Ansätzen drin. Also bestimmte Geräte machen, also dieser Skuttler macht wirklich Geräusche, als würde das jemand bewegen. So blablabla. Ne? Der ist lebendig irgendwie. Mhm. Das ist wie so, läuft manchmal so wie so ein Hund und hat auch die Ohren manchmal so. Mhm. Aber das sind eher so menschliche Geräusche, die dieses Gerät macht. Und das sieht wirklich so aus, als wenn das wirklich jemand bespielt, sag ich jetzt mal. Das finde ich ganz interessant. Und dass man auch nicht nochmal den Weg gegangen ist, die vierte Wand zu durchbrechen, hat man aber dann irgendwie dadurch so ein bisschen sicherlich gezogen, indem man da Realfilmsequenzen mit reingenommen hat. Ja, es gab so ein bisschen auch, also auch wenn der Joker irgendwie um sich gefeuert hat, dann hätte er auch immer diese Piu-Piu-Piu-Geräusche gemacht. Und vorher muss man auch sagen, hätte, okay, das sind die Sachen, die man selber macht, wenn man mit Lego-Figuren spielt. Das war halt im Lego-Movie noch viel stärker. Also da fliegen irgendwelche Raumschiffe durch die Luft und dann macht einer Das ist also halt, war jetzt nicht hundertprozentig eindeutig jetzt im Batman-Film, aber es waren Ansätzen da, dass man sagen könnte, okay, das könnte einfach jemand sein, der das Ganze auch spielt. Genau, das ist hier besser gelöst worden, aber wird dadurch ad absurdum geführt, indem einfach Realfilmsequenzen drin sind, die dann auf einmal total ausgebrochen sind. Ja. Und nicht nur irgendwie Zeichentrick hätte ich noch akzeptiert, aber was zum Teil auch genutzt wurde, also so ein bisschen gezeichnetes 2D, aber diesen Realfilmstilbruch, da gibt es Abzüge der B-Note. Ja. Ja. Ja. Nee, super. Also ansonsten habe ich echt viel Spaß gehabt. Ja. Also dafür, dass ich hätte nicht damit gerechnet, dass du so viel Spaß daran haben würdest, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich habe tatsächlich sehr aufmerksam noch die Filme verfolgt. So. Also das liegt eigentlich, ich mag halt Superhelden als Figuren gerne und Superheldinnen auch. Auch wenn es davon nicht ganz so viele gibt, wie von den Superhelden. Kann man ja noch ändern in der Zukunft. Wird sich auch bald ändern. Und ich habe tatsächlich, ich habe ein gutes Gedächtnis für so Special-Wissen, das man im Täglichen nicht braucht. Also ich könnte ja auch eine Tresorkombination aus einem Hitchcock-Film Money nennen, die irgendwie so für 3 Sekunden im Bild ist und dann ist die weg und spielt nie wieder eine Rolle und so. Also das ist was, verankert sich in meinem Gehirn von alleine und dadurch habe ich dann doch hohe Wiedererkennungswerte an vielen Stellen. Okay. Gut, wir haben ihn jetzt ja im Original gesehen. Mir war das Englisch teilweise ein bisschen zu schnell. In anderen Teilen, dass der Film auch zu schnell war. Also der Film war zu schnell, ja. Ich konnte teilweise die Sätze, die Sprüche, die Seitenhiebe gar nicht so zu den Szenen verarbeiten, weil die sofort wieder vorbei waren, weil der Satz gesagt war. Da hatte ich gar nicht wirklich Zeit, das irgendwie zu. Also ich bin gut mitgekommen, aber ich hatte es auch einfach leicht, weil ich halt Vorwissen mitgebracht habe. Genau, aber also mich würde mal interessieren, wenn ihr den Film gesehen habt, ob euch das so ähnlich ging oder ob ihr Leute mit dabei gehabt habt, die auf der Strecke geblieben sind. Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder bei Twitter, wie ihr das hier erreichen könnt. Erfahrt ihr auf dem Blog. Genau. Jo. Sonst noch was? Popcorn war gut. Das Popcorn war ausgekauft und aus dem Eimer. Ja, aber es war jetzt nicht ganz schlecht. Du wolltest kein salziges, das hätten wir frisch bekommen. Nee, ich mag auch kein salziges Popcorn. Salziges Popcorn ist IBA. Nee, wirklich. Deswegen haben wir das Süße aus dem Eimer genommen. Ja, war nicht so schlimm. Haben wir das geklärt. Also wenn du jetzt nichts mehr hast... Ich habe jetzt nichts mehr. Ich bin auch rausgeredet für diese Woche. Nein! Also Podcast-mäßig schon. Ach so. Normalerweise freuen sich Leute, wenn ich die Klappe halte. Ja, ist ja auch nicht so, dass ich nicht auch viel reden könnte, wenn ich will, aber wenn ich dann ganz alleine die Unterhaltung bestreite, ist es auch ein bisschen langweilig. Stimmt auch wieder. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ich muss das morgen noch schneiden und dann geht das. Ist hoffentlich heute Sonntag, wenn ihr das hört. Ja, hoffen wir mal, genau. Und dann viel Spaß mit dem Film, wenn ihr ihn euch anguckt. Also, wenn ihr bis hierhin geguckt, gehört habt, habt ihr ihn wahrscheinlich geguckt. Ja, stimmt, genau. Ja. Und ansonsten, tja, Pech gehabt, wir haben gesagt, dass wir spoilern. Von vornherein. Gut, dann würde ich sagen, danke Kathi. Danke Steffen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedernerd. Tschüss. Cause baby, now we've got bad blood. You know we used to be best buds. So take a look what you've become. Cause baby, now we've got bad blood. Hey! You can't take the bad. Look where we at. You used to be the king, DC, remember that? This BAT is quite OP, no lend my facts. Now you and me, our fists about to chat. No, I hate to break it to you. This new you is too blue. The sequel needs a dark knight. Be careful, I'll replace you. Take time and defeat you. You can't prepare no more. That's what my belt is for. Snapped a neck, you lost respect. Now it's war. Oh, it's so sad to think of all the coffee you and I. Cause baby, now we've got bad blood. You know we used to be best buds. So take a look what you've become. Cause baby, now we've got bad blood. Hey! Now we've got villains, and they're out there making millions, chilling in the sweet pub. And baby, now we've got bad blood. Hey! Remember when you tried Lois and Clark? Remember when you thought Returns was boss? Don't you remember Man of Steel should please us? Day Fathers and Jesus, you don't know how to lead us. Smallville. It was my season 4. Ra's al Ghul's Joker scars, back broke, bruised, stabbed in my side. Shorty's died, tumbler jumping roots. And all that time I was money and power. So you gotta live with the bad blood now. Oh, this is not the sequel. This is not the reboot. This is just the dawn. Cause baby, now we've got bad blood. You know we used to be best buds. So take a look what you've become. Cause baby, now we've got bad blood. Hey! Now we've got villains hanging out and just chilling. Seriously, where the heck is this pub? And baby, now we've got bad blood. Hey! Band-aids don't fix building holes. Someone's gotta pay for those. Do you have the cash? Oh no, you're broke. They forgive, they forget. But I'll never let it go. Band-aids don't fix when things explode. Hey. Say you're sorry. Whoops, too slow. Hey. Keep this up, we'll all be ghosts. Ghost, ghost, ghost. If you lead like that, Justice League is tough. Maybe now we got bad. You know we used to be best buds. So take a look what you've become. Cause baby, now we've got bad blood. Hey! Now we've got villains. Robbing banks and killing. They got a suicide club. And baby, now we've got bad blood. Cause baby, now we've got bad blood. You know we used to be best buds. So take a look what you've become. Cause baby, now we've got bad blood. Hey! Now we've got villains. And they're out making millions. They got a really sweet pub. And baby, now we've got bad blood. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Es hat gar nicht aufgenommen. Ach, wie du. Du bist doch hat doch gezählt gehabt. Ich hab's doch gesehen. Hat's auch. Ich habe auch gesehen, dass es gezählt hat, aber es hat nicht aufgenommen. Na super. Nimmt's jetzt auf? Jetzt nimmt's auf. Okay. Dafür geht der Akku ganz schön schnell leer. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Alles klar. Jetzt nimmt's tatsächlich auf. Okay. Hallo. Es nimmt jetzt auf. Willst du noch mal eine Anmoderation machen? Hoffentlich bleibt's auch so. Wir behalten mal die Zahlen im Auge. Ja. Die Hallo. Hi. Ja, jetzt nimmt's auch tatsächlich auf. Okay. Gut, dass man da mal gelegentlich drauf guckt. Ja, das ist besser so. Ne? Genau. Ja. Ich mal von vorne. Es ist so blöd. Gott sei Dank waren es nur so 2 Minuten oder so. Ja. Ja. Wir haben eigentlich nur gesagt, dass wir volle Kanne spoilern werden. Genau. Über den Lego Batman Movie, den wir im Original gesehen haben in Stuttgart. Im Corso. Im Corso-Kino. Ich sag mal eben, wer wir sind. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Mal. Bei Nerd, Nerd, Nerd. Das ist so doof. Ich hasse das so. Wir haben mal irgendwann, ist unsere ganze Aufnahme verloren gegangen. Wir mussten eine komplette Sendung nochmal aufnehmen. War fertig aufgenommen, hätte nur noch übertragen werden müssen, geschnitten werden müssen. Dann standen wir da und war die Datei fehlerhaft. Das ist halt richtig kacke, wenn dir so eine ganze Sendung von 45 Minuten flöten geht und du dann sitzt und denkst so, verdammt, alles nochmal. Ja. Dann sind so 2 Minuten dann doch ganz erträglich. Das stimmt. Ja, es läuft immer noch, glaube ich. Doch, sieht ganz gut aus. Ja.